Jo, und wie an der gleichen Stelle immer wieder schönen guten Abend oder zu welcher Tageszeit ihr es auch immer hören mögt. Die Netzgespräche sind wieder da. Das mit dem Intro habe ich immer noch nicht gebacken gekriegt, das mal auf ordentliche Länge zu stutzen. Und ja, ich klippe gerade, ich muss mich noch ein bisschen leiser drehen, sehe ich. Und ja, Gesprächspartner habe ich auch da, da ziehe ich nämlich gleich mal den Regler hoch. Da habe ich den Jan heute dabei. Hallo Jan. Hallo Witzmann. Jo, und genau, da ich hier immer das Intro-Problem habe, mache ich das mit dem ganzen Sound jetzt erstmal, bevor wir einfach loslegen. Klicke ich nochmal hier und sage so und da haben wir es. Jetzt sollte das gleich loslegen. Okay. Genau. Sehr schön. Einfach ein bisschen in den Hintergrund. Und ja, genau. Die Netzgespräche sind wieder da. Ich glaube, müsste Folge 6 sein. Mit dem Jan. Und wie immer, gucken wir mal, wo uns die ganze Reise so hinführen wird. Der Jan ist auch so aus dem Internet-Konglomerat von da, wo ich den Tom herkenne. Genau. Damals im IAC. Genau, damals im IAC. Sag nichts, was dich irgendwie belasten würde, weil wer weiß, wer das zuhört, aber ja, wir haben ja nichts gemacht, außer im IAC geguckt, wie es so ist. Und geredet. Und geredet, ja. Ich erinnere mich an die vielen Quizspiele noch. Ja, und lustigerweise hast du spontan Zeit gefunden. Das finde ich ganz interessant, weil ich hatte eigentlich geplant, irgendwie mit einem anderen Kollegen noch was zu machen. Ich sage jetzt mal wem noch nicht, aber ja, das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann hatte ich ja alles schon am Start und dann habe ich dann nochmal so in die Kreise reingehauen und habe gesagt, hier, schaut mal. Genau, und da hast du geschaut und jetzt bist du hier. Ja, also sehr spontan. Also ich muss sagen, irgendwie so 10 Minuten von der Anfrage bis fast Start. Ja, aber wir gucken einfach mal. Ich meine, letzte Woche sind wir irgendwie, da waren wir bei Retro Games. Ich glaube, da das ist auch so ein Thema, wo man mit dir irgendwie ein bisschen weitermachen kann, weil ich habe letzte Woche von diesem Super Mario Editor geschwärmt, den ich auch in alle möglichen Runden gepostet habe. Und prompt 2 Tage später ist dieses Demo-Video rausgekommen von dem Typ, der irgendwie Super Mario kombiniert hat mit Portal. Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen. Sehr lustig. Ist ja wohl mal eins abgefahren, oder? Ja. Aber das ist, glaube ich, erstmal nur so ein Proof of Concept gewesen, oder? Kommt da schon irgendwie was Fertiges? Ich glaube, die sind am Entwickeln von dem Spiel. Das waren so 3 Videos, die er in verschiedenen Abständen gemacht hat. Das erste war irgendwie nur so, ich check mal, wie es funktioniert. Und in dem nächsten hat er dann angefangen, das so zu verfeinern, dass du die Portals nicht nur an ebene Flächen, also an Wände machen kannst, sondern halt auch oben und unten. Und das ist schon irgendwie, so wie ich das mitbekommen habe, eine spielbare Demo-Version, die Entwickler da irgendwie halt gefilmt haben. Also nicht nur irgendwie Proof of Concept, sondern wirklich was dahinter. Nachdem das Video insta-mediale Aufmerksamkeit erregt hat, sind die jetzt halt irgendwie dran, was nachzulegen. Oha, und Nintendo lässt das so mit sich machen? So, die Rechte an Mario haben die ja immer noch. Stimmt, du pustest noch ein ganz kleines bisschen ins Mikro, wenn du das rauskriegen würdest, das wäre gut. Nintendo, ich weiß nicht, ob die sich da querstellen, wahrscheinlich schon, die hatten ja damals, ich weiß gar nicht, mit irgendwas anderem gab es da ja auch irgendwie Stress wegen der Lizenzierung. Ich weiß gar nicht, ob das der Mario-Editor sogar war. Das kann sogar sein. Ja. Jo, Retro Games. Ich habe letztens Monkey Island 3 mal wieder durchgespielt. Auf dem Handy. Die Version auf dem Handy haben die auch. Ich kenn's nur. Nee, nicht die Version auf dem Handy, sondern mit Scoom VM. Ah, und dann schön das Image reingeladen, was den kompletten Sound irgendwie auch mitmacht, oder? Genau. Hab ja noch hier die CD-Version hatte ich noch hier. Ja, ich habe das mit Day of Tentacle gemacht. Ich muss ehrlich sagen, dass die Monkey Island-Dinger damals ein bisschen an mir vorbeigegangen sind, währenddessen mir es die anderen LucasArts-Dinger wie so Day of Tentacle oder Indiana Jones, die haben es mir richtig angetan gehabt. Da war es Monkey Island, entweder war das immer zu früh oder zu spät, aber ja, das habe ich irgendwie damals verpasst und später habe ich es zwar nochmal probiert, aber bin dann so an die ein oder andere Stelle gekommen, wo ich eine Lösung hätte konsultieren müssen und hatte dann irgendwie keinen Bock mehr oder keine Zeit mehr und ich glaube, das müsste ich nochmal angehen, weil ich glaube, die Dinger lohnen sich richtig. Also Sam & Max auf jeden Fall. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, da habe ich denn damals die offizielle Hilfe-Hotline da benötigt, weil ich nicht weitergekommen bin. Das war noch in der Zeit vor dem Internet. Oh, da können wir auch wieder den Spin zu Nintendo schaffen. Ich habe letztens, das war von Nintendo, da war in der, ich glaube in den Anleitungen stand früher immer drin, ja hier, wenn du Probleme hast und so, rufst du mal da an und dann kann dir irgendjemand helfen. Und die haben das jetzt, glaube ich, geändert, sodass, wie war das, ja, hier, Google doch. Tja. Muss ich mal gucken, ob ich den Link irgendwie noch finde, dann kann ich den nochmal dranhängen. Ja, so ist es. Google doch. Was hast denn du als letztes gegoogelt? Was ich als letztes gegoogelt habe? Ich glaube, das war ein Pinout vom Stepper-Motor, weil ich den nicht gefunden habe. Bist du so ein Bastler? Ja, ich habe ja so einen 3D-Drucker so von MakerBot. Ja, siehst du, deswegen, die spontanen Geschichten sind immer die geilsten. du kannst so Plastikskulpturen mit diesen Dingens basteln, oder? Ja, genau. Also es gibt ja, das Schöne an den Geräten ist ja, theoretisch können die sich ja selbst vervielfältigen, also du kannst ja alles am Gehäuse nachdrucken. Bis auf die Elektronik halt. Wir fangen mal ein Level unten drunter an. Genau, ein 3D-Drucker an. Ist, so wie ich es mir vorstelle, irgendwie so ein Ding, wo du so ein Gel hast und laserst da was rein und gehst Ebene für Ebene nach oben durch und kannst dir so irgendwie so ein dreidimensionales Plastik-Dingens erzeugen, weil der dieses Gel da, wo der Laser auftrifft, hart wird, oder? Genau, das gibt's auch. Also das sind schon die bisschen teureren Geräte. Also ich würde mal sagen, vierstellig mindestens eher teurer. Und das Material, mit dem drücken, dieses Gel, ist halt auch schweineteuer. Und die günstigeren Geräte sind dann halt einfach mit Plastikfilament. Das ist einfach das, was man auch beim, wenn man Plastikschweißen macht. Also das, diese Sanitärbetriebe und so, wenn die da ihre Rohre verbinden miteinander, die Plastikrohre, dann benutzen die halt auch diesen Draht. Das ist einfach so, weiß es gar nicht, glaube ich, 3 oder 4 mm Durchmesser hat der Draht und wird dann halt auf eine Spule geliefert und der kommt oben rein, wird erhitzt und unten kommt das halt mit 0,3 mm raus. Also so ein Würstchenpresser vom Prinzip? Genau. Okay, und wie groß ist dieses ganze Ding? Also was ist so die Abmessung von dem Teil und die Abmessung von dem Bauteil, also was du produzieren kannst? Also die Baufläche bei meinen ist 10 mal 10 cm und 15 cm Höhe. Und die Grundfläche von dem ganzen Gerät so ungefähr so ein bisschen größer als die DIN-A4-Seite. Mhm. Und dann halt nach oben hin ein bisschen weiter. Okay, und was bastelt man so damit? Also ich habe es jetzt einfach erstmal, es ist halt so, ich habe es halt gesehen, wollte es haben und dann habe ich eigentlich nicht groß nachgedacht, was man damit alles machen kann. Okay, dann was kostet so ein Teil? Ja, genau, das ist die Geschichte. Also es ist schon, also ein bisschen mehr. Also der hat jetzt also bei 800, 900 Euro das fertige Gerät. Also so Quadrocopter-Preis. Richtig. Ja, aber das ist auch... Und dann kannst du kaufst dir das Ding und drückst so auf die reproduziere dich selbst Taste und dann kannst du einen bei eBay reinstellen und hast den. Wie, es gibt doch so ein Pudding, so ein Teigding, was man so anmacht, was immer so weiter wächst. Wie heißt denn dieses Teigding? Also es gibt von MakerBot gibt es auch so einen Frosttruder, den kann man da statt den normalen Druckkopf ranpacken und dann kann man halt mit Teig drucken. Irgendwas mit Kekse und sowas drum. Ich bin gerade immer noch bei diesem Teigklumpen Hermann, oder? Ach genau, ja. Den fütterst du, dann teilst du ihn und dann verteilst, also dann gibst du ihn an deine Freunde weiter. Ja, genau. Und das ist sowas als, das ist so ein Hardware-Hermann. Naja, also das Gerät, was ich jetzt habe, das hat halt ein Sperrholzgehäuse, also nicht Sperrholz, wie heißt das, Balsaholz ist das, glaube ich. So 8 mm dicke sind die Platten. Und es gibt halt, das nennt sich glaube ich RepRap. Rap irgendwie. Das sind dann halt von denen, gibt's den Mäntel. Der ist dann halt komplett mit Teilen aus dem Baumarkt und Plastikteilen, die du halt mit einem anderen Gerät auch drucken kannst. Mhm. Als Verbindungsteile. Kann ich nachher auch nochmal einen Link dir schicken, wenn du das möchtest? Ja, haben wir nachher. Falls die Zuhörer dann irgendwie Infos dazu haben wollen. Ja, nachher irgendwie nochmal in Skype reinhauen. Genau, okay. Ja, jetzt, was hast du schon gebaut damit? Oder hast du noch nichts gebaut, nur hast das Ding erst irgendwie seit vorgestern? Nee, ich hab's schon ein bisschen länger. Also, was ich gebaut habe, sind erstmal so ein bisschen Teile für das Gerät selber, so Kabelhalter, dann, dass man halt die ein bisschen einfacher justieren kann. Das ist einfach so ein Drehknopf, den steckt man einfach oben drauf auf die Stäbe. Kann man das halt ein bisschen einfacher mit der Hand justieren. Sonst habe ich halt, es gibt eine sehr gute Seite, wo man halt auch Modelle direkt runterladen kann und die dann, also andere Leute erstellen sich halt irgendwie, das kannst halt Google SketchUp benutzen oder so, kannst dann halt deine 3D-Modelle erstellen und kannst dann halt auch weiterverteilen. Also gibt es eine große Community unter Thingiverse.com und die haben halt von Seifenhalter bis Kleiderbügel bis Mini-Panzer, alles mögliche, was du halt drucken kannst. Also du kannst da schon so irgendwie so ein faustgroßes Objekt erzeugen? Genau, und du kannst natürlich auch mehrere faustgroße Objekte erzeugen und die dann halt miteinander verbinden. Das heißt, ich könnte mir irgendwie damit so ein Jojo bauen, aus Plastik. Das könntest du damit bauen, ja. Das ist ja mal abgefahren. Ja, ich bin beeindruckt. Ich überlege gerade, was man sich damit bauen könnte, was einen der Weltherrschaft irgendwie näher bringt. Das ist eine gute Frage. Also was halt ganz interessant ist, halt, dass man sich auch halt Upgrades für das Ding selber drucken kann. Also was ich mir jetzt halt gedruckt habe, normalerweise läuft das Ganze mit so einem Gleichstrommotor, der halt mehr oder weniger Spannung kriegt und du kannst halt nicht richtig die Drehzahl von dem Ding regeln. Und dann kannst du dir halt ein Upgrade für einen Stepper-Motor drucken und kannst dann das Ding halt direkt, also feiner steuern und kannst dann halt auch saubere Drucke dann nachher machen. Oder halt Upgrade für eine größere Baufläche und kannst du alles drucken. Muss halt nur Zeit investieren, das zu drucken. Ja, aber gut, so ist es ja irgendwie mit jedem Hobby. Ja. Wie finden wir jetzt den Weg vom Stepper-Motor-Ding zurück? Irgendwie. Wo kamen wir denn her? Irgendwann waren wir bei Monkey Island, aber ich glaube, wir hatten genau, danach auch noch was. Genau, wir waren irgendwie bei, was habe ich gegoogelt als letztes? Ah, oder? Genau, hier, dein Stepper-Motor. Ja, was hast du denn als letztes gegoogelt? Ich habe nach Musik für die Podcast-Hintergrundbeschallung gegoogelt. Ah. Was ist da immer nach hier Creative Commons License oder wie das heißt, Lieder? Ja, man hat da so irgendwie so seine Anlaufstellen, da gab es früher so den ein oder anderen schönen Service, der jetzt aber irgendwie weggebrochen ist, die so regelmäßig halt irgendwie DJs jetzt released haben und jetzt bediene ich mich da ein bisschen aus dem Fundus vom Kraftfutter-Mischwerk. Ich habe jetzt mal dieses Soundcloud-Ding angeguckt, das ist ja in letzter Zeit schwer im Kommen gewesen. Ja, Soundcloud sowieso. Ich check's noch nicht so ganz, muss ich sagen, aber das, was ich bisher gecheckt habe, ist ganz cool. Irgendwie heute habe ich rausgefunden, dass man sich die Dinger auch nicht nur anhören und streamen, sondern auch irgendwie direkt downloaden kann, außer da, wo ich jetzt wollte, war irgendwie das Download-Limit überschritten. Aber ich habe es noch nicht so ganz raus, wie die ideale Benutzung ist, ob du das mit der App machst oder ob du das über die Webseite von denen machst und wie da so das Folgeprinzip ist und wie ich irgendwie so Sounds finde, das checke ich noch nicht so richtig. Also ich benutze das eigentlich nur, um irgendwie Mixtapes mir anzuhören und welche DJ-Sets. Die direkt verlinkt werden oder die du dort suchst? Die direkt darauf verlinkt werden, also ich folge denen halt. Und sehe dann halt, wenn der irgendwas Neues rausbringt und dann höre ich es mir halt an. Freue mich. Ja, dann müsste ich mir irgendwie die Leute, die ich jetzt hier so gefunden habe, mal zusammenklicken. Ja, man blickt es ja eh irgendwie nicht mehr mit den ganzen Social-Dingern. Ach, hör auf, das ist ja... Kommt ja fast jeden Tag was Neues. Ja. Ist ja jetzt auch Google+. Ich meine, gab es großen Hype drum, aber jetzt ist irgendwie, ich weiß nicht, benutze das viel, also du bist, ja genau, du bist auch bei Google Plus, aber ich bin bei allem, ich bin bei allem irgendwie so ein bisschen, und bei Google Plus, da liest du irgendwie immer nur so die 3, 4, 5 gleichen, so, Sascha Lobo, weil der von allen weiterverbreitet wird, und ja, ansonsten, vom Konzept her ist es besser, aber die Leute fehlen halt. Ja, na gut, das Konzept mit den Circles ist natürlich schon gut gelöst, aber wenn die Leute nicht kommen, dann... Wobei, ich habe jetzt heute Morgen die neue Facebook-Einstellung angezeigt bekommen, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, hier, ich mache mit dem und dem irgendwas, und habe ich... Hast du es auch schon? Bei den Status-Updates kannst du sagen... Ja, dass du nur mit bestimmten Leuten das mitteilst. Nee, nicht, dass du es mit bestimmten Leuten mitteilst, also das auch, sondern also einmal, dass du es halt sagen kannst, ja, der und der und der soll es lesen, aber ich kann jetzt auch sagen, ich bin unterwegs mit, und dann sage ich dir, also dem Jan, und dann wirst du halt da markiert, sozusagen. Achso, das gibt es aber ja schon länger, das mit der Markierung, dass du, wenn du mit jemandem, also den wie eincheckst, ist das, glaube ich, mal. Ja gut, die schalten das ja eh immer irgendwie so sukzessive bei dem das Feature frei. Ich habe es heute jedenfalls das erste Mal gesehen, und wenn ich da jetzt so einen Beitrag schreibe, so hier, ich bin gerade mit dem Jan unterwegs und markiere dich, dann sehen das ja auch irgendwie die Leute, denen du hinterher rennst. Dir folgen, die dir, also wo hier Friend und so, genau. Und das ist doch eigentlich voll das Spam-Feature, weil wenn ich jetzt hier hinkomme und sage, der Witzmann verkauft rosa Viagra-Pillen im Internet mit, und dann markiere ich alle meine Freunde und sage mit dem und dem und dem und dem und dem, dann habe ich halt gerade mal anstatt 134 Leute, habe ich dann halt gerade mal irgendwie 2800 Leute erreicht. Ich glaube, das hat noch keiner durchgeblickt, dass man das so nutzen kann. Sonst hätte man das, glaube ich, schon öfter gesehen. Weil wir haben es halt heute irgendwie mal ausprobiert. Ich habe halt gesagt, hier, ich bin mit dem und dem, mache ich gerade Quatsch. Und der eine, den ich markiert habe, der hat halt gesagt, hier, das reporten wir jetzt mal als Spam. So, ungebührliches Verhalten, ich fühle mich diskreditiert, oder ich weiß gar nicht mehr, was er angeklickt hat. Und das ist aber nichts passiert. Gut, er hätte wahrscheinlich den Beitrag irgendwie einfach löschen können. Aber jo. Also ich finde es relativ interessant, weil da kannst du ja echt irgendwie so massig Zeug raushauen. Anstatt, dass ich jetzt sage, hier, der Witzmann macht Netzgespräche mit dem Jan, und dann kriegen wir irgendwie das an 200 Leute verteilt, können wir sagen, hier, ich alle meine Freunde, du alle deine Freunde, und zack, wo man alle raus, ne? Ach, dann hast du ein paar mehr Zuhörer. Ja, dann geht der Webserver in die Knie. Ja, Facebook. Was ich ja letztens, also ich weiß nicht, das wollten sie, glaube ich, umsetzen, es ging ja irgendwie darum, du kannst ja nach, also diese Spielebenachrichtigung von den Freunden, die du, also Facebook-Freunden, die dich irgendwie zu den ganzen Spielen einladen. Ja, du kannst... Die nicht mehr wegschalten sollte. Ah, ja. Das war ja irgendwann mal im Gespräch, und ich finde die so nervig, diese Nachricht. Ich habe länger schon keine mehr gehabt, weil ich echt alles einfach wegklicke und dann gleich als zeig mir nicht wieder sowas an. Aber wenn das halt nicht wegklickbar wäre, ich glaube, dann würdest du gar nicht mehr die normalen Nachrichten sehen. Ja, allein schon, dass du irgendwie diverse Leute nicht stumm schalten kannst. Es gibt ja irgendwie so den einen oder anderen, der irgendwie jedes Mal, wenn du ihn rausschmeißt, wieder anklopft, und da fand ich es dann irgendwann die unnervigere Methode, einfach zu sagen, ja, hier bist du drin, aber bist halt stumm oder taub, blind. So. Monkey Island. Facebook, Social. Nee, das ist alles zu neumodisch. Wir sollten irgendwie bei randgruppigeren Themen hängen bleiben, so wie bei dem abgefahrenen 3D-Drucker oder irgendwie. Randgruppenthemen? Ja. Nintendo 3DS. Noch keins in der Hand gehabt. Echt nicht? Nee. Also, das ist irgendwie auch so mit draufschielen und so 3D gucken, oder? Genau. Also muss nicht schielen, das macht der Bildschirm für dich, aber das Gute ist, das Gerät hat so einen Regler, mit dem du Intensität regeln kannst von diesem 3D-Kram. Kopfschmerzintensität. Auf der höchsten Stufe Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Aber sonst so mittlere Stufe und dann so ein Drittel, das ist schon, das sieht gut aus und das macht auch Spaß zu spielen. Also ich habe es mir halt für Zelda geholt, Zelda Ocarina of Time nochmal durchzuspielen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber sonst gibt es halt keine Titel, die irgendwie dieses 3D ausreizen, außer Street Fighter vielleicht. Ja, keine Knüller-Titel. Ja, da schwankt die Plattform halt mit, ne? Das ist wie bei Google Plus. Wenn da halt nur einer ist, der hier immer mal cooles Zeug schreibt, dann. Ja. Deswegen hat Nintendo ja jetzt auch erstmal den Preis gesenkt. Die ganzen Early Adopter, die ärgern sich jetzt natürlich, dass sie das Gerät irgendwie mal für 260 Euro gekauft haben. Kriegen jetzt natürlich irgendwie so 10 Nintendo NES-Titel in schwarz-weiß. Super. Ja, wobei so ein schönes Mario zum Mitnehmen ja auch was hat. Wenn du so nah an der Gamer- und Zocker-Szene verortet bist, was weißt du denn schon über GTA, das Neue? Ich habe da nur, das Einzige, was ich gesehen habe, war irgendwie, was durch den News-Stream so durchgeflattert ist, war irgend so ein komischer Analyst hat gemeint, ja, wir erwarten da zig Millionen Verkäufe, obwohl irgendwie noch gar nichts feststeht. Man weiß noch nicht, was und wie, oder? Da weißt du auch mehr als ich, also ich habe noch gar nichts von dem neuen GTA mitbekommen. Wenn ich sehe, dann gucke ich es mir an, aber wenn ich da irgendwie, ich suche da jetzt nicht explizit irgendwie auf den, das gibt ja extra Spiele-Seiten, aber da gucke ich eigentlich nicht explizit mehr. Ach nee, das so wie, ich komme ja eh nicht zum Zocken, ich weiß nicht, was das letzte Game war, was ich gezockt habe, ich glaube, das war so diese Flugsimulator, ich weiß es nicht. Also so intensiv. Machst du das noch, Flugsimulator fliegen? Oder? Nee. Gar nicht, keine Zeit. Ich tue jetzt Podcasten. Nee. Aber da kann man auch nebenbei nochmal eben so eine Runde Bremen-München fliegen, oder nicht? So, du meinst der Podcast aus. Nicht aus dem Cockpit. Ja, nein, das gibt's. Es gibt bestimmt irgendwo einen, der hier so Flug-Podcasts macht, genau, aber so jemanden, der so simulierte. Genau, und dann gar nicht aufzeichnen. Also Flug simulieren und Podcast simulieren. Mit so einem Stream, der direkt irgendwie, wo das Kabel einfach nur in der Luft hängt. Okay. Absolut. Man könnte ja auch so einen kompletten Flug simulieren. Du musst dir noch ein paar Stewardessen holen oder ein paar Flugbegleiter. In Wirklichkeit ist das hier die absolute Simulation und wir nehmen gar nicht mehr auf. Lass mich das erst mal prüfen. Da greife ich erstmal zu meinem Getränk nebenbei. Okay, gute Idee. Was hast du denn am Start? Wasser. Gutes Bremer Leitungswasser. Jetzt hast du schon wieder mehr verraten. Der Jan aus Bremen trinkt Leitungswasser. Weißt du, was der Hörer als letztes gegoogelt hat? Ja, ich kann hier aufwarten mit einem Energy Rocket 6DS Wild Cherry. Ganz, ganz Ach, komisch. Du meinst, bitte. Aber das hatten wir letztens, das hatte ich letztens mit dem Carsten irgendwie bezüglich abgefahrener Getränke, Süßkram und sonst was. Ach, hör auf mit abgefahrene Getränke. Ich war ich bin am 19. wiedergekommen aus Japan, ich war da 2,5 Wochen und die haben da abgefahrene Getränke. Ah ja, schön, ich hatte nur irgendwie das ist auch wieder durchs Internet geschwappt, aber wir hatten es hier schon, dieses japanische Süßigkeiten-Abo, wo du so einem Typ irgendwie 8 Euro schicken kannst oder im Monat oder 16 Euro und der schickt dir ja zweimal ein Paket mit irgendwelchem abgefahrenen Japan-Kram. Ist es wirklich so, dass die, wenn man jetzt mal so ein deutsches Süßigkeit wie so ein Kinderriegel mit einem deutschen YouTube-Video vergleicht, sind dann die japanischen Süßigkeiten so wie die japanischen YouTube-Videos? Also ich habe nicht so viel von den Süßigkeiten probiert. Ich habe eher die Getränkeautomaten alle durchgeklappert und alles probiert. Ja, ich sag jetzt nur Süßigkeiten, weil Süßigkeiten / Getränke / Knabberkram wäre immer ein bisschen lang. Ja, also die haben da also von Chips mit Pizzageschmack, obwohl die gibt's ja mittlerweile auch, glaube ich, sogar in Deutschland, über Chips mit Hamburgergeschmack und dann was ganz eklig ist so sauer eingelegte Pflaumen, die dann wieder mit Zucker gibt, also Zucker bestreut und. Ich habe heute in einem Konkurrenz-Podcast gehört, es gäbe da eine weiße Fanta, die schmeckt wie Milch mit Kohlensäure. Es gibt da so Getränke, ja, sowas Weißes habe ich da auch getrunken. Das war aber, glaube ich, nicht von Fanta. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe es auch nicht gesehen. Also das Einzige, was ich von Fanta gesehen habe, war so eine Melonen-Fanta. Die hat richtig gut geschmeckt. Honigmelone war das. Ja, da klingelt im Hinterkopf wieder die Fanta Mango. Die war, glaube ich, dieses total künstliche Zeug. Ich kann mich. Nee, Fanta Mango war diese ganz alte. Das war. Ohne jetzt. Naja, ich glaube, da warst du noch ja relativ jung. Weil du bist ja so ein, zwei, drei Jahre jünger als ich. Das war in meiner frühen Kindheit. Ich glaube, du meinst diese Pink-Grapefruit, oder? Weil ja, die war genau. Pink und die war Chemie. Ja, genau. Und die Fanta Mango war geil. Die gibt es auch ab und zu immer mal wieder. Jetzt gibt es auch gerade hier das nicht Originale, aber das ist auch irgendwas mit Mango-Kombinations-Fanta-Gedöns. Ja. Muss ich mal beim Shop-Blog aufpassen, der postet ja immer, wenn er eine neue Getränke kriegt. Ach stimmt, da bist du ja auch direkt an der Quelle, das ist schön. Genau. Was war denn das Abgefahrenste, was so hängen geblieben ist aus Japan? Das Abgefahrenste. Oder um mal ganz anders anzufangen, weil man hier ja gar nichts mehr mitkriegt. Warst du da, wo es so strahlt, oder warst du da, wo es so weniger strahlt? Ich war eine Woche in Tokio, eine Woche in Kyoto. Und Tokio, das sind ja immer noch so 400 Kilometer bis Fukushima. Und man hat da wirklich nichts mitbekommen. Irgendwie die Leute auch gar nicht. Das ist irgendwie ganz normal verhalten da alle. Weil also ich habe auch keinen Vergleich, wie es halt vorher war, bevor das große Erdbeben da war und vor der Katastrophe. Das Einzige, was man halt mitbekommen hat, ist, von TEPCO gibt es halt, also Energieanbieter, gibt es halt so eine Anzeige, da sieht man halt die aktuelle Stromauslastung. Und wenn die halt einen bestimmten Wert überschreiten, dann fangen die halt an, alle 2 oder 3 Stunden die Bezirke kreisherum um Tokio dann halt abzuschalten, um halt Strom zu sparen. Ja, aber Strom sparen war ja irgendwie auch nicht das Problem bei der ganzen Geschichte, oder? Jetzt, also früher war es kein Problem, weil die haben halt genug Atomkraftwerke gehabt, aber mittlerweile sind ja so ein paar ausgeschaltet zwangsläufig. Achso, ja, okay. Die Klimaanlagen laufen trotzdem weiter und wenn man dann halt in Tokio irgendwie 90% Auslastung hat und nur noch 10% Reserve, das ist dann schon grenzwertig. Stimmt, so weit habe ich wieder mal nicht gedacht. Das ist ja so, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass irgendwie 2% des Stromverbrauchs allein für beheizte Toilettensitze drauf gehen. Die gibt es wirklich, das ist nicht nur einfach so. Die gibt es wirklich, das ist kein Witz, das ist alle Toiletten hängen irgendwie an der Steckdose. Und diese Automaten, von denen man immer hört, gibt es ja auch? Die mit den Schlubbern? Ja, ja. Habe ich letztens eine Auflösung von gelesen, irgendwie hat da so ein windiger Geschäftsmann hat da irgendwie 20 Automaten von aufgestellt und die waren wohl relativ schnell wieder verschwunden. Also das ist wohl nur ganz kurz mal gewesen. Ich habe auch keine gesehen. Also die sind so typisch für Japan wie so für Hamburger Kuckucksuhren. Genau. Also das Einzige, was an Automaten ist, halt so diese Getränkeautomaten. Ja, ist halt alle 100 Meter so Getränkeautomaten. Ja, Japan ist, glaube ich, auch so das einzige asiatische Land, was mich mal so interessieren würde, weil es halt einfach... Ja. Du hast halt irgendwie den... Einmal die unterschiedliche Kultur kombiniert mit diesem Hightech. Und ich glaube, das hast du da sonst nicht so irgendwie so... China hast du das wahrscheinlich auch so an der einen oder anderen Stelle, aber nicht über das ganze Land verteilt. Und gut, Japan hat man wahrscheinlich auch immer nur so Tokio im Kopf, aber das ist ja auch immens dicht bevölkert. Ja. Da hast du ja nicht so die ländlichen Reisbauergegenden, wie du es in China hast. Und ich glaube, die gibt es in Japan wahrscheinlich auch, aber da kommt man so als Tourist wahrscheinlich gar nicht hin, weil es halt da nichts gibt. Also ja, aber muss man wirklich schon, muss sich für interessieren. Ein gesundes Halbwissen, aber ich denke, dass da einfach das Verhältnis auch was anderes ist, oder? Also jetzt Verhältnis von Menschen in Städten zu auf dem Land. Ja, die haben ja auch einfach keine andere Möglichkeit. Also es ist halt total dicht besiedelt. Wenn man sich mal so mit Google Maps irgendwie aus dem Weltraum anguckt, dann ist da halt, sieht man halt riesige Städte und alles andere ist halt bergig und halt bewaldet. Und wie lange warst du da? 2,5 Wochen. So Urlaub. Genau, so Urlaub. So Urlaub. Jahresurlaub. Und da reist man so rum von einem Stand in die andere und guckt sich crazy Japaner an? Oder was war denn, was ist so die Intention dahinter? Weil du hast jetzt nicht gesagt, hier, ich will mal nach Tokio und mir explizit das angucken, oder? Das war doch schon eher so ein, ich gucke mir das alles mal an, oder? Genau, also ich habe halt mit meiner Freundin drüber gerätselt, wo wir hinfliegen, und wir haben halt dann einfach so gesagt, fliegen wir nach Japan, weil sie war schon mal da, sie findet es toll, mich hat es auch interessiert, und haben halt spontan Japan genommen. Und hier diese Geschichte mit Fukushima und so hat uns da eigentlich gar nicht interessiert. Wobei wir halt bei unseren Eltern und so ein bisschen Kopfschütteln gesagt haben, weil die halt besorgt waren. Richtig. Ja, das ist halt weiter weg als irgendwie so eine Stunde mit dem Zug. Genau. Aber ich würde es niemandem empfehlen, im August nach Japan zu fliegen. Es ist zu warm, zu schwül. Wie ist denn das Klima da? Also wir hatten jetzt August, also Anfang, Mitte August, hatten wir so, also immer über 32 Grad. Und schwüle Luft. Unangenehm. Aber das ist nicht das ganze Jahr so, also das ist eher so... Nee, ist nicht das ganze Jahr so. Also wechselnd halt, wie bei uns oder irgendwie schon mal gleichmäßiger? Also es ist eher ein bisschen krasser dadurch, also wir haben ja so ein bisschen stabilisiertes Klima durch den Golfstrom. Also jetzt nicht diese ganzen Extremen, und da ist es halt, im Sommer ist es warm und im Winter ist es echt schweinekalt. Stimmt, ich habe mal so eine Doku gesehen, wo so japanische Makakenaffen so total relaxed in irgendwelchen heißen Quellenpools sitzen. Genau, in ernsten Schneegegenden. Die sind das auch ist geil. Halt, Japan gibt's halt, im Norden hast du halt, ich weiß jetzt nicht, auf welchem Breitengrad das liegt, aber das ist halt auch richtig Winter da oben, und dann gibt's halt bis runter bis Okinawa, da hast du halt schöne Sandstrände und alles. Also es ist von allem etwas. Und was hat man in so einer japanischen Spielhalle drin? Meinst du in so einem richtigen Spieletempel, wo du halt diese ganzen Automaten hast und so? Ja. Oder meinst du diese Pachinko-Dinger, diese mit diesen kleinen Stahlkugeln? Beides eigentlich. Ich dachte, dass das kombiniert ist. Beim zweiten bin ich nicht auf den Namen gekommen, aber es ist ja, hat ja beides irgendwie mal eine Eigenart für sich. Ich weiß, ich war in Niederlanden mal in so einem Dingens drin, und das war halt auch so ein Automatencenter, wurde angefangen vom Skateboard-Simulator, wo du auf so einem komischen Brett stehst und so ein Tony Hawk zocken musst, über so eine Dancing-Maschine bis hin zu irgendwelchen Greifarm-Dingern und Motorrad-Grödel. Wo halt einfach so der Lärmpegel immens war, dass du es da drin nicht wirklich ausgehalten hast. Aber auch so... ja, mit der Nerdbrille, die ganzen Spiele, die da drin waren, schon irgendwie wieder geil waren. Also, wo du dir gedacht hättest, oh, da hätte ich jetzt auch schon mal gern gezockt, aber das war dann doch nicht auszuhalten da drin. Ich glaube, Japan hat ja auch irgendwie so Game-Tempel. Ja, also ich war in einem drin, aber das war eher zufällig. Wir dachten, das wäre ein ganz anderes Geschäft, das wäre halt, es gibt halt so viele so Comicbuchläden und sowas. Und das sah halt von außen aus wie einer. Da war halt nur die erste Etage. Also es ist das Erdgeschoss da und alles oben drüber, also irgendwie 4-5 Stockwerke, war halt nur Spielautomaten. Von Pokémon über Street Fighter ähnlich bis halt dieses, ja wie heißt das, Dance Revolution oder Dance Dance Revolution, solche Automaten in der Hinsicht, oder halt dieses Getrommel, was man halt so wahrscheinlich so aus typisch japanisch kennt. Und in so eine Pachinko-Halle haben wir uns gar nicht reingetraut, das ist noch lauter als diese Spielautomaten. Wie funzt das denn? Ich hab da kein Bild. Das einzige Bild, was ich im Kopf habe, ist, wenn du hier mal irgendwie auf so einem Vergnügungspark, so wie heißen diese Dinger, so Kirmes oder Jahrmarkt. Schützenfest oder Jahrmarkt oder je nachdem, wo man halt wohnt, heißen die Dinger unterschiedlich, so Oktoberfestmäßiges Ding, nur in klein. Da gibt's auch immer so Stände, die haben solche Münzen-Bulldozer-Dinger. Wo so ein Schieber hin und her fährt, ja. Und du wirfst so Münzen drauf, was ich mir übrigens mal als Android-App mal runtergeladen habe. Und das macht ja eigentlich schon ein bisschen Spaß, aber so ähnlich war dieses Pachinko-Dingens auch, oder? Ja, wobei du da halt keine Preise rausbekommst in der Hinsicht aus diesen Automaten, sondern du kriegst halt immer mehr von diesen Stahlkugeln raus. Du wirfst halt oben welche rein, dann wandern die an so Stäben lang, wie so ein Jongbrett, ich weiß gar nicht mehr, aus dieser Stochastik. Da gab es da nicht früher mal so ein Kinderspiel, auch mit so Kugeln und so hin und her Dingern, so Slotter oder das hatte so ein braun, so ein MB-Spiel des Jahres. Ich weiß es nicht. Das ist vor meiner Zeit gewesen. Dann erklär erst nochmal, wie das funktioniert. Also ich weiß, hab's mir halt auch nur selber zusammengedichtet. Also du wirfst halt oben Kugeln rein, dann fallen die an diesen Metallstäben runter und dann lösen die irgendwelche Ereignisse aus und du kriegst entweder mehr Kugeln unten raus oder halt keine. Und die sitzen halt den ganzen Tag davor und werfen oben Kugeln rein und warten, dass unten mehr rauskommen. Und haben halt hinter sich so rote Boxen, ja, halbes DIN A4 Blatt, also ich weiß nicht, wie viele Kugeln da reinpassen, da müssen wohl 10.000 Kugeln oder so reinpassen. Und die stapeln sie halt hinter sich und dann kannst du halt wie im Casino oder so, kannst du halt diese Kugeln gegen Sachpreise dann einlösen. Also wie halt diese Chips sind. Also ich weiß, dass ich es nicht machen darf, aber das interessiert mich jetzt so sehr, dass ich mal danach googeln muss. Wie schreibt man das denn? P-A-C-H-I-N-K-O. Pachinko. Wahrscheinlich wird jetzt irgendwas abrauchen. Der Google raucht einfach ab. Hier, Pachinko. Es kommen keine Bilder. Hörst du mich noch? Ja, ne? Ja. Gut. Ne, ich muss mir einfach den Wikipedia-Artikel dazu angucken. Weil ich habe dieses Dingensspiel dazu im Kopf und ich muss jetzt wissen, wie das aussieht, weil ansonsten zieht der Vergleich nicht oder der Vergleich mit dem Spiel. Also Wikipedia-Artikel sind auch die Stahlkugeln schön drin. Auch die Automaten. Nee, das ist was anderes, aber ja. Vom Prinzip ist es schon ähnlich irgendwie. Gut, das ist der historische Pachinko-Automat. Also dieses Spiel, was ich meine, das lief irgendwie so, dass du auch du hattest so ein Brett, das war auf so einer, ich würde sagen, schiefen Ebene oder sowas, ne? Und du hattest so 8 oder 9 Bahnen nebeneinander, wo du Kugeln runterwerfen konntest und dann sind dir diese Bahn halt runtergerollt und dann hattest du so in der Mitte gelagerte Stäbe, die nach rechts und links wegklicken konnten, jeweils zwischen der Bahn und dann, ne, hattest du halt so Weichen, wo die Kugeln oben drauf landen konnten, oder wenn er halt vorbei ist, hast du unten das Ding auf die andere Seite dadurch gekippt. Aber bei dem Pachinko ist es ja vom Prinzip auch so, wenn du da du kannst ja nicht mehr Kugeln rausholen, als du selbst rein investierst, oder? Da kommen ja keine neuen dazu. Ich glaube doch. Also schaltest halt irgendwie Ereignisse frei, dadurch, dass, also wenn die Kugel oben runterfällt und bestimmte Stäbchen berührt und dann kriegst du halt mehr. Also sonst würde es, glaube ich, auch gar keinen Sinn machen. Also du kannst halt deine Kugeln vermehren, indem du da reinpackst. Ich glaube, dieses Spiel hieß Slotter, aber das verlinke ich dann später nochmal. Und dann gehst du irgendwie mit 1500 Kugeln nach Hause. Oder du löst die halt gegen irgendwelche Elektronikartikel ein. Ja, nee, dann lobe ich mir doch lieber irgendwie so das klassische Telespiel mit Autofahren oder Erschießen oder Prinzessin. Ja, genau. Das ist auch einfach, der Lärmpegel ist einfach viel zu hoch. So. Von Weitem sind die schon echt laut. Aber irgendwas muss es ja haben, dass man so den ganzen Tag da drin sitzt und einfach Kugeln oben reinwirft. Ja, da nimmt dich die Sache irgendwann, das vereinnahmt dich. Ich glaube, das ist nicht... Ich meine, so die Gestalten, die hier vor diesen drei kreisdrehenden Spielradscheibenautomaten sitzen, da kannst du ja auch irgendwie nicht. Da sitzt ja auch eigentlich nur zur Beschäftigung davor, weil du genau das rausholst, was du irgendwie reingesteckt hast für die Zeit, oder? Also ich habe da irgendwie noch nie jemanden gesehen, der da abgeräumt hatte. Mein Nachbar hatte so ein Ding mal als Spardose. Er hat von seinem Vater einen Spielautomaten mitgebracht bekommen mit dem Schlüssel und der kompletten, ja, komplett funktionierend halt, ne? Und hat halt das Ding als Spardose benutzt. Immer wenn er irgendwie Geld rausholen wollte, musste er irgendwie zocken. Das hat was... Auch eine lustige Idee, ja. Ich will ja immer noch einen Flipper haben. So, richtig. Ja, oder eine ordentliche Flipper-App. Gibt's sowas noch nicht? Ja, um wieder auf die Retro-Spiele zurückzukommen, genau, das habe ich nämlich das letzte Mal vergessen zu empfehlen, war auch hier Flipper. Weil Flipper Pinball ist, Dreams, glaube ich, auf Amiga hatte ich es damals. Flipper ist ja sowas von irgendwie zeitlos. Ich glaube, so seit es Rechner gibt, gibt es irgendwie Flipper-Software. Ja. Und um ehrlich zu sein, gibt es eigentlich fast nur scheiß Flipper-Software. Und so damals der Zeit angemessen waren diese komischen Pinball Fantasies oder Pinball Dreams oder wie die hießen. Mhm. Aber seit es irgendwie diese ganzen 3D-Geschichten gibt, wo Flipper ja eigentlich auch irgendwie prädestiniert für ist, gab es irgendwie nur diese Pro-Pinball-Serie. Da gab es mal 4 Tische, die irgendwie alle als Einzeltitel vertrieben wurden. Davon finde ich auch nur 2 geil, aber seitdem kommt da irgendwie nichts ran. Das ist so Simulation von einem kompletten richtigen Tisch. Also auch mit diesen ganzen Missionen und Multiball und hier und alles halt. Ich glaube, es ist einfach, ich weiß nicht, gibt es einen großen Markt für Flipper-Spiele? Ich weiß es nicht, also auf dem Android gab es irgendwann hier für das Tablet, was ich habe, mal im Marketplace einen, weil das für so Nvidia Tegra extra dafür, das habe ich mir geklickt für 2 Euro. Mhm. Der ist auch gut, also der kommt nicht an die Pro-Pinball-Dinger ran, aber das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe. Wie heißt der denn? Heißt, glaube ich, Pinball HD vor Tegra, funktioniert irgendwie, wenn Android mit Tegra hast, schick ich. Ja, muss man auch ausprobieren auf meinem Tablet. Was hast du? Ja, auch ein Android-Tablet mit Tegra. Was? Ich habe dieses Advent Vega habe ich, beziehungsweise hier heißt es, glaube ich, Point of View Movie 2 heißt das, glaube ich, in Europa. Ah. Und zufrieden? Und so. Ja, ich habe jetzt mittlerweile hier diesen Honeycomb 3.2 da mal drauf gespielt. Schon ganz nett. Ja, ich bin ja einer von den glücklichen Leuten, die das 10.1er Galaxy Tab bekommen haben, irgendwie im Juni schon. Mhm. Bevor diese ganze Scheiße mit Apple da losging. Ja gut, das ist natürlich nochmal eine ganz andere. Boah. Bin ich das? Oder bin ich das? Ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht. Hm. Aber ich hab mal gerade mal das Handy weggepackt. Dann ist es das Skype. Naja, jetzt hat's aufgehört. Ja. Nee. Aber das Galaxy Tab ist ja eine ganz andere Liga als hier mein Tablet. Das ist ja so ein China-Ding fast schon. Wobei, ja, diese China-Dinger ja auch irgendwie interessant sind. Ich hab noch keins in den Händen, aber ich meine, wenn man irgendwie bei XDA-Developers mal rumguckt, sieht man schon, dass es für das ein oder andere Ding, was du da kriegst, halt auch ordentlich Unterstützung gibt, ne? Und, ja. Heute kam ja irgendwie, war das heute oder gestern? Oder bei Lidl haben sie so ein Android-Smartphone für 99 Euro. Genau. Da bin ich auch. Huawei oder so. Bei denen ist das, glaube ich. So recht ordentlich für den Preis auf jeden Fall. Ja, also wer kein Telefon hat oder ein neues Smartphone braucht oder wie der Holger so schön gesagt hat, wem sein iPhone zu schade ist, um es beim Saufen mitzunehmen. Er kann sich beim Lidl gucken, ob er irgendwie noch so ein Ding rankriegt. Jo, jetzt haben wir sogar Werbung gemacht hier. Kannst du gleich mal beim Hersteller anfangen. Ja, jetzt gehe ich zu Lidl und sage, hier, ich will jetzt Milch von euch, weil ich habe Werbung gemacht für euch. Ja, was machst du so mit dem Tablet? Ich habe also meine eigene Theorie, aber die äußere ich erst, nachdem ich gehört habe, was andere Leute so mit ihren Tablets machen. Was ich mit dem Tablet mache? Also ich habe es eigentlich eher zum Spielen. Also ich habe halt einfach halt Android-Telefon seit dem G1. Also das ist das erste Telefon da, was hier so rauskam mit Android drauf. Von T-Mobile damals. Mhm. Und ich wollte halt irgendwann auch mal ein Tablet haben, weil ich halt die Idee von Android auch, also das ist halt für alles mögliche halt interessant fand und hab dann halt eins von den günstigeren Tablets mal mir gekauft, um es auszuprobieren. Und was ich damit mache, also ich spiele da halt drauf und ab und zu lese ich dann halt auch mal Manga drauf und das war's dann auch schon. Das Problem ist halt, der Bildschirm ist doch sehr blickwinkelabhängig, also viel drauf gucken, so würde ich nicht machen. Wie groß ist das? Das ist auch 10 Zoll. 10 Zoll, okay. Aber nur 1024x800. Glaube ich, die Auflösung. Aber das hat doch das Galaxy Tab auch, oder? Hat das auch? Ich glaube auch. Hat das nicht sogar 1280 mal? Ich glaube nicht, ich weiß aber nicht. Aber selbst wenn, ist ja auch nicht so viel mehr. Ja. Nee, weil meine Theorie ist irgendwie so, dass gut, beim iPad ist es jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil da gibt es halt irgendwie mehr coole Apps für. Weil das, was ich jetzt so gerne hätte, gibt es irgendwie noch nicht, aber das gibt es irgendwie für das iPad teilweise auch noch nicht. Vielleicht weiß ich auch noch gar nicht, was ich richtig gerne hätte, weil ja, irgendwie ist das so die Surf-Maschine und YouTube-Maschine für die Couch. Und das ist unschlagbar. Das stimmt. Das Ganze dann irgendwie noch so ein bisschen mit dem Media Center kombiniert. Wenn du so ein XMBC am Start hast, kannst du ja so machen, dass du die YouTube-Dinger auf dem Tablet klickst und lässt sie dann auf dem Media Center abspielen und ja. Also so Fernsteuerung des Media Center. Ja, genau, für den relaxten YouTube-Abend. Der ja auch immer wichtiger wird. Ich habe da noch ein schönes Video. Lass uns mal gucken. Nein. Das ist ja so, so läuft das ja eigentlich ab, wenn man irgendwie einmal YouTube anmacht dann, und mit mehreren Leuten dann am PC sitzt. Dann. Ich habe da noch ein cooleres Video. Aber ich finde das gut. So, früher war das so Zappen im Fernsehen. Und heute ist es so... Lustige Videos auf YouTube. Also, ich glaube, ich hatte so das erste Mal, als ich irgendwann mal als Kind in den USA war und da so den Fernseher angemacht hatte und gesehen habe, dass es wirklich irgendwie so ohne Untertreibung 300 Programme gab. Ich mir nur so gedacht habe, oh, das Gefühl habe ich irgendwie bei YouTube auch wieder gehabt und ich will das wieder haben. Aber ich weiß noch nicht, was passieren müsste, dass es wieder kommt. Weil wie kannst du es noch toppen? Tja. Bist du gefragt? Das ganze Top. Ja. Also mein Traum ist ja irgendwie so mal, also was ja auch schon war hier bei den öffentlich-rechtlichen, dass man wirklich Zugriff auf alles, was die jemals veröffentlicht haben, also auch irgendwie rückwirkend bis in die 50er Jahre, weil eigentlich ist es ja durch die GZ-Gebühr ja abgegolten, das Ganze. Das wäre halt echt schön, also so die ganzen alten Sachen. Nee, das wäre nicht schön, sondern das wäre eigentlich das, genau. Das wäre wieder so ein Ohr-Effekt, weil die ganzen Mediatheken haben ja irgendwie Schätze und diese ganze 7-Tage-Depublizierungs-Scheiße ist. Ja. Bah. Ja, da kann ich sagen, wer schnell genug ist, kann irgendwie für 2 oder 3 Tage in der Arte-Mediathek noch Fritz the Cat gucken. Und mehr sag ich dazu jetzt nicht. Ja, da haben uns die, obwohl ich glaube in Amerika ist auch, also da machen es ja die Privaten, dass die teilweise ihre ganzen Serien dann veröffentlichen. Aber auch, glaube ich, nur für bestimmte Zeit. Da weiß ich es gar nicht. Wie ist es denn bei der BBC? Da hatte ich auch mal was gehört. Weiß ich aber auch nicht. Aber das sind halt einfach Schätze. Da ist zwar auch eine Menge Ramsch dabei, aber das Zeug hat halt irgendwie, weiß nicht, allein was du, wenn dieses ganze Zeug nicht nur verfügbar, sondern auch irgendwie frei wäre, ne, was du da allein schon, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich reichere die Wikipedia mit Zeitzeugendokumentationen an. Einfach so. Weiß nicht, wenn der Artikel über die Beatles ist, dann halt einfach mal irgendwie Interviews oder halt, weiß nicht, da sind ja irgendwie bestimmt früher auch mal irgendwie Reporter hingegangen, die sich angeguckt haben, wie die ganzen Leute so ausgetickt sind. Und so Zeug dann einfach so im Rich Media Content zusätzlich dazu zu stellen, ja, das wäre göttlich. Ja, oder halt bei bestimmten Ereignissen die Tagesschau zu dem Tag dann reinstellen. Ja, alles halt. Ich meine, du hast halt irgendwie zu fast allem irgendwie Content, weil ja, da geht halt irgendwie mehr als Fußball und Volksmusik, ne? Ja. Wobei, ja, so im öffentlichen Befinden ist das ja irgendwie nur noch Fußball und Volksmusik. Ja, aber es wird ja viel gemotzt. Ich meine, wir motzen ja hier auch gerne, aber da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen. Klar ist es nicht das Verhältnis, aber das ist was, wo ich nicht drauf verzichten wollen würde. Irgendwie so der Content aus dem Öffentlich-Rechtlichen, weil privat, da kannst du zwar schön Filme gucken, aber mit der Werbung kannst du das Schöne dann halt auch gleich mal wieder aus dem Satz rausstreichen. Und ansonsten so der Showtyp bin ich nicht. Ab und zu gucke ich vielleicht mal eine Runde Wer wird Millionär. Aber ansonsten ja so nee, dann bleibt man halt schon mal irgendwie da liegt halt auf dem Fernseher dann Arte mal auf 1 und Phoenix mal auf 2 und dann flucht man auch schon, weil auf 3 eigentlich ZDF Infokanal liegen müsste, wenn man den nicht empfängt. ZDF Info nicht der ganz neue Kanal? Oder ist das ZDF Kultur irgendwie ganz neu? Habt ihr auch jetzt rausgebracht? Das weiß ich nicht, weil ich bin irgendwie hier noch analog zugange. Ich müsste hier mal auf digitale umrüsten, aber ich komme hier nicht zum Schlüssel montieren. Wobei das ja auch Vorteile hat. Ich hörte von Leuten, die ja so Sachen machen wie irgendwie Cardsharing oder sowas. Nicht, dass ich Leute kennen würde, aber da sollen ja auch wieder technische Möglichkeiten sein, um die Programmvielfalt zu erhöhen. Mhm. Mhm. Na gut, so. Da brauchst du, also so wie ich das mal gelesen habe, brauchst du aber auch dementsprechend Bandbreite für, weil du halt diese Keys, die halt von deiner Karte da berechnet werden, die ändern sich irgendwie sekündlich und die musst du halt dann immer noch verbreiten an die ganzen Leute. Nein, du musst sie nicht verbreiten, du musst Leute finden, die sie verbreiten. Ach so. Du verstehst. Nee. Du willst dich ja, wenn du sowas machen wollen würdest, so, dann würdest genau, du dich ja dranhängen ja wollen. Wir tun ja nur downloaden, wir tun ja nicht uploaden, weißt du? Genau. Obwohl das ja auch schlecht ist, weil ich weiß nicht, wer es mir gesagt hat, aber wenn wir irgendwann alle immer nur downloaden und keiner uploadet, ist ja irgendwann das Internet auch leer. Und da muss ich mich aber erstmal schlau machen. Ich werde hier von allen Seiten genötigt, wieder auf digital umzugehen. Ja, wobei, da hast du auch wieder dann halt zu viel Auswahl. Also auch zu viel Schrott dabei. Gibt's ja noch so geile Sachen wie hier den Bibelsender und den Kram? Den gibt's immer noch. Das gibt's immer. Oder schön Wetter-TV und so ganz Kram. Alles mögliche. Jede Menge Verkaufssender. Obwohl, ich glaube, ich weiß nicht. Es kommt mal irgendwie in die Projektpipeline rein. Also die Hardware liegt ja noch im Keller, aber vielleicht kann mich ja irgendeiner davon überzeugen, das mal zu machen. Ich wüsste nicht, für welchen Sender man das, diesen Aufwand. Außer halt für die Bildqualität auf den Sendern, die man dann halt mal guckt. Also ich weiß ja nicht, ob du dann auch direkt einfach nur auf digital oder dann auch direkt aufs HD Sendematerial gehen willst. Ach, HD. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob mein Fernseher das alles so packt. Das ist auch alles irgendwie so neumodischer Firlefanz, mit dem ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Ich bin noch so auf DVD hängen geblieben. Das ist alles noch so. Diese ganze Blu-ray kann ich noch nicht mit. Dauert noch ein bisschen. Oder ich überspringe einfach die Generationen. Warte, bis es wieder macht und dann das Neue kommt. Und dann darf man sich alle Filme nochmal neu kaufen, weil man die super duper Qualität haben möchte. Ja. Oder du setzt aufs falsche Pferd und machst dann statt Blu-ray nimmst du dann HD-DVD. Ja, die kannst du dir einfach hochskalieren. Nimmst dir hier, besorgst dir aus der Videothek ein VHS, rippst es runter und brennst dir das dann auf Blu-ray. Das ist ja alles. Ja. So, ich glaube, wir müssen hier entweder noch ein wildes Thema anschneiden oder wir gucken auf die Sendungsuhr und müssen die letzten 5 Minuten einfach nur so verbröseln lassen. Spannendes Thema. Fällt dir was ein? Mir fällt nie was ein, ich reagiere immer nur. Ach so, du reagierst. Ich reagiere immer nur. Deswegen lädst du dir auch immer Gäste ein. Deswegen, ja. Sonst gibt's keine Themen. Was denn hier? Ich krieg hast hier. Hast du nicht irgendwie so ein Notfall? Was ist das denn? Jetzt habe ich hier mal ein interessantes Thema. Ich kriege gerade eine Skype-Nachricht von mir selber. Was geht denn hier ab? Ereignisprotokoll. Wie kann ich mir denn ein YouTube-Video vom 31.08., ist aber auch schon mal länger her, oder? Benutzt du da irgendwie Skype als Memo-Box irgendwie für späteres Nachgucken? Nee, überhaupt nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist ja... Ich hab mir hier selber... Mysteriös. Das ist ja total krank. Was ist denn das für ein Video? Das klicke ich jetzt nochmal an. Das ist ja der Hammer. Ich klicke jetzt das Video an und damit verlassen wir hier einfach alles. Also, das Video, was ich im Skype-Chat von mir selber bekommen habe, da muss ich ja erst den Sound nochmal ausmachen. Ich weiß jetzt nicht, was uns hier erwartet, aber wir werden einfach mal schauen. So, der Sound ist aus. Du bist noch da, ne? Ich bin noch da, ja. Dann kann es sein, dass du jetzt gleich... Action! Hey, ihr ungläubigen Kaffermissgeburten! Ich mache euch zu schwarze Bohle. Nein, nein, nein. Hä? Was soll diese Knarre? Voll nachgebaut, Mann. Die ist viel zu klein, Mann. Ist sie nicht zu klein, Bruder? Sind meine Hände.